Hurentaxi, Folge 5. Am Nachmittag hat mir der Gerd einen Stapel Verträge in die Hand gedrückt. Alle Malen, die noch keinen Vertrag haben, müssen unterschreiben. Wer bis Montag nicht unterschrieben hat, kriegt keinen Job mehr. Paragraph 1, Gegenstand des Vertrags. Oben genannte Person wird als freier und selbstständiger Mitarbeiter der Firma im Bereich Escort tätig. Diskret und seriös möchte die Firma dem Mitarbeiter behilflich sein, den Menschen zu finden, den er sich als Partner wünscht, sei es für eine Stunde oder für das ganze Leben. Der freie Mitarbeiter wird nicht zum Zweck sexueller Kontakte oder sonstiger Tätigkeiten, welche gegen das Gesetz verstoßen, vermittelt. Sollte sich aus dem Vermittlungsauftrag zwischen einem Kunden, einer Kundin und dem Mitarbeiter eine sexuelle Beziehung ergeben, so sind dies ausschließlich deren private Angelegenheiten. Ebenfalls lehnt die Firma jegliche Verantwortung ab, die sich auf die Arbeitsgenehmigung, Meldepflicht, eigenverantwortliche Pflicht zur Abführung von Steuern und Versicherungsbeiträgen, insbesondere Krankenversicherung, selbstständige Vornahme eventuell notwendiger behördlicher Anmeldungen bzw. Einholung von Genehmigungen beziehen. In § 2 steht, dass der Mitarbeiter seine Arbeitszeit selbst bestimmt, in § 3, dass der Mitarbeiter der Firma für eine erfolgreiche Vermittlung 20 Euro inklusive Mehrwertsteuer zu zahlen hat. Und davon geben wir auch nur ein Viertel an, hat der Gerd gesagt. In Absatz 2 von § 2 verpflichtet sich der freie Mitarbeiter, Steuern und Abgaben selbst abzuführen und für Krankenversicherung und Altersversorgung selbst aufzukommen. Und so weiter bis zur salvatorischen Klausel und den Schlussbestimmungen. Kannst gleich der Katja an unter den Nasen halten, hat der Gerd gesagt, wenn's mit ihr zum Josef fährst. Zum Josef, das ist ein mieser Job für den Fahrer. Der Josef wohnt in Aspern bei Tulln, das sind über 60 Kilometer, wenn man vom 10. wegfährt. Aber es gibt nur 30 Euro dafür, weil das ein alter Stammkunde von Jolanta ist, seit 10 Jahren, und er zahlt einfach nicht mehr für die Fahrt. Normalerweise fährt der Gerd dorthin mit der Sabrina, aber diesmal hat Sabrina nicht können und ich habe Katja hingebracht. Das war von der Telefonistin ein Fehlgriff, denn der Josef steht auf große Oberweite, wie es bei der Jolanta gehabt hat oder eben jetzt bei der Sabrina oder bei der Gül. Die Katja ist auch nicht gerade die schlankeste, eine große, dunkelhaarige Slowakin mit einem breiten Hintern, so an die 30, aber oben herum hat sie wenig. Bei der Katja ist es schwer, sich aufs Fahren zu konzentrieren, weil sie redet und redet und redet. »Na, weißt du, Schatzi, was ist mir passiert? Hab ich Job. Nicht in Hotel, so Haus, wo wohnt Arbeiter von Baustelle. So. Und dieser Mann drei Viertelstunde nur ficken. Und ohne Gummi. Na, ich nix. Nur mit. Kannst du rufen andere Mädchen, aber ich nicht. Und immer wieder erprobieren. So und ich schauen, was machst du? Nein, ist schon gut, aber ich schaue nix, da gibst du rauf. Und so, mach mal ficken, und dann ich, na, geh mal rauchen. Und er, noch einmal. Aber Schatzi, hab ich keine Zeit, eine Stunde ist gleich um, muss ich machen Dusch. Na komm, mach mal. Na gut, hast du 2 Minuten. Macht nix. Und wieder nehmen runter und wollen rein, und ich nix. Nein, jetzt Schluss. Und er, nein, noch einmal. Na, hast du 1/2 Minute. So, und jetzt ich machen Dusch. Musst du mir zeigen, weil ich nicht kenne diese Haus. Musst du mir geben frische Handtuch. Und er geben Handtuch und gehen raus. Na und ich, schnell zurück, wo ist diese Zimmer? Diese oder diese? Na, wie ich komme ins Zimmer, ich ihn sehe, meine Handtasche, so, Brieftasche, so. Na, was du machen mit meiner Tasche? Sagen, nix, Kontrolle. Na, was heißt Kontrolle? Nicht einmal mein Mann macht Kontrolle in meiner Handtasche. Ja, Mädchen immer sagen, haben keine Wechselgeld, darum ich machen Kontrolle. So eine Scheiße, Kerl. Hab ich zu dir gesagt, hab ich keine Wechselgeld? Hab ich nicht genommen deine Geld? Na, was ist das? Aber jetzt du hast Problem, weil kriegst du keine Mädchen von dieser Agentur und alle sage ich, wo ich bin. Na und heute, Schatzi, habe ich heute Anruf von anderer Agentur. Schatzi, nur eine Frage, musst du nur sagen ja oder nein. Ist da ein Pärchen, ja? Ich muss ficken mit dem Mann und muss schauen, wie Frau machen Wichsen mit dem Pferd. Muss ich gern in diese Haus, wo ist Pferd? Stall, ja? Sag ich, weißt du, Schatzi, ist gute Geld. aber ich mache nicht alles. Bin ich ein bisschen pervers, weil mache ich diesen Job, aber das, nein. Sagt sie, weißt du, Schatzi, wie viele Mädchen schon habt gesagt nein? Sag ich, na, ich sag auch nein. Was, bin ich schon da? Na gut, geh mal ficken. Es ist ein heißer Tag gewesen und in dem Nest gibt es nicht einmal ein Wirtshaus. Ich habe meine Strandliege aus dem Kofferraum geholt und es mir neben der Straße bequem gemacht. Als Katja aus dem Job gekommen ist, war sie geladen. Na, das war scheiße Job. Das sagen Rufenagentur, ich nicht gut. Na, wieso ich nicht gut? Na, du nicht, Sabrina. Na, was du wollen, was soll ich machen? Sag mir, was ist schön für dich. Kussen. Der hat eine Zahn so lange und Herpes. Da, da, da. Ich sage, ich kann dich nicht kussen, du hast einen Herpes. Das ist keine Herpes, du kussen. Schatz, ich kann dich nicht küssen. Ich dich jetzt küssen, morgen ich kann nicht arbeiten, weil ich habe Herpes. Kussen, Sabrina immer kussen. Na, komm ich rein. Er sagen, ausziehen. Na gut, ich weiß, ich muss ausziehen, aber kann ich machen eine kalte Dusch vorher? Nein, ausziehen. Schatzi, ist heiß. Kann ich machen eine kalte Dusch? Na gut. Gibst du mir bitte frische Handtuch? Hat er so eine Fetzen, was alte Leute hat für die Füße. Na gut, ich abtrocknen, er nimmt und schmeißt ins Zimmer. Schatzi, brauche ich nachher noch? Will ich nachher wieder duschen? Nein. Na so eine Trottel. Und stinkt in Haus. Alle Fenster zu. Schatzi, wo ist deine Klimatisation? No, ich kann nicht machen blasen, er so klein, er ist alt. Halbe Stunde ich machen, aber geht nicht. Und er, du immer schwitzen. No, ist normal, ich schwitzen, ist heiß, er auch schwitzen. Will nicht hören schwitzen. Sabrina nie schwitzen. Weißt du, ich bin nicht so einer, was sagt, nicht gehe zu Invaliden. Ist auch Mensch, ist arme. Hab ich Stammkunde, 69 Jahre, aber ist normal Mensch. Ist auch nicht so Körper, so. Ist alte, aber normal komm ich. Servus Schatzi, so und so, ist gute. Aber der da, das ist scheiße Kunde. Egal, ist Stammkunde, Jolanta. Ich nix mehr gehe zu dieser Kunde. Kussen, kussen. Kannst du kussen, meine Arsch? Es ist kein guter Moment gewesen, ihr den Vertrag unter die Nase zu halten. Na, niemals ich unterschreibe diesen Vertrag. Bin ich blöd? Kommen Polizei in Agentur, alle wissen, ich mache Prostitution. Polizei, Finanzamt, alle. Na ja, sag ich, wenn die Polizei will, kann sie die Agentur in 5 Minuten zusperren. Aber das will niemand. Weißt du, wie es hier vor 10 Jahren ausgesehen hat? Da war alles auf der Straße. Den ganzen Gürtel entlang, die Thalia-Straße, die Felberstraße, die Johnstraße, die Märzstraße, der Prater, was weiß ich. Das war alles Straßenstrich. Jetzt siehst du fast nirgends Mädchen auf der Straße. Die Mädchen sind in den Bars oder sie fahren zum Kunden nach Hause. Auf der Straße sieht man nichts, das ist ihnen nur recht. Und drum wird niemand zu genau kontrollieren. Na und wozu dann dieser Vertrag? Ja, die Agentur will sich absichern für den Fall, dass du erwischt wirst, damit du nicht sagen kannst, sie haben dich zur Prostitution angestiftet. Aber für dich ist es ziemlich egal. Wenn du erwischt wirst, dass du Sex machst für Geld, dann hast du ein Problem, mit Vertrag oder ohne. Nur die Agentur hat kein Problem. Du kannst nicht sagen, ja, aber Jolanta hat gesagt, ich muss mit dem Mann Sex machen. Jolanta kann den Vertrag herzeigen und sagen, stimmt nicht, da steht ausdrücklich nicht zum Zweck sexueller Kontakte. Sie hat das unterschrieben. Die Agentur hat dann kein Problem, die kann sich abputzen, aber ja, für dich ist es dasselbe Problem, mit Vertrag oder ohne. Und wie sollen sie dich erwischen? Sie müssen sehen, dass du Sex machst und dass du Geld dafür nimmst. Sex machen ist nicht verboten, du kannst schlafen mit wem du willst. Prostitution ist auch nicht verboten. Nur wenn du Geld für Sex nimmst, dann musst du eine Aufenthaltsbewilligung haben und zur Kontrolle gehen, das sind die Vorschriften. Und aber da steht auch, muss ich Steuer zahlen. Ja, das steht da. Das ist normal für jeden, der selbstständig arbeitet. Dazu musst du nicht erst einen Vertrag unterschreiben. Das wirkliche Problem ist eigentlich das. Wenn die Behörden den Vertrag sehen, können sie zu dir kommen und sagen, aha, sie wollten sich also von der Agentur vermitteln lassen. Wir können ihnen nicht nachweisen, was sie mit den Herren gemacht haben. Wir können ihnen auch nicht nachweisen, wie viel sie verdient haben, aber haben sie eine Beschäftigungsbewilligung? Na und dann? Ich bekomme Stempel im Pass und dann, was mache ich? Im Büro hat sie noch 1000 Fragen zu dem Vertrag gehabt. Na, muss ich das noch besprechen mit meinem Freund? Da habe ich kein Problem damit, hat Jolanta gesagt. Kannst du auch mit einem Rechtsanwalt sprechen oder mit einem Minister? Die Jolanta und der Gerd haben abwechselnd auf sie eingeredet. Ab Montag jedenfalls kriegt kein Madel mehr einen Job, die den Vertrag nicht unterschrieben hat, hat der Gerd gesagt. Und wirst sehen, Belvedere fängt jetzt an damit und in 3 Wochen wird jede Agentur in Wien einen Vertrag verlangen. Da schaut's, hat die Jolanta gesagt. Das ist die Villa in Ungarn, die ich gekauft habe. Sie hat mir und Sabrina auf dem PC die Fotos gezeigt. Ich bin auf einem Stuhl gesessen und Sabrina ist neben mir gestanden und hat sich über den Bildschirm gebeugt, ihren Hintern in viel zu enge Jeans gezwängt. Der Gerd hat sich von hinten an die Sabrina herangeschlichen und ihr die Hand zwischen die Schenkel gehaut und sie in die Möse gezwickt, genau vor meinen Augen. Das ist der Gerd. Die Katja hat darauf gewartet, dass die Jolanta sie fotografiert, und die Vera hat mich inzwischen zum Mühlhäufelweg in den 22. geschickt, die Betty vom Werner abholen. Der bucht im Monat 20 Stunden. Haben Sie ein Hobby? Ja, Mädchen buchen. Ich bin über die Tangente gefahren, dann Richtung Ölhafen, Biberhaufenweg, Mühlhäufelweg. Der Werner ist irgendwas Höheres bei Siemens, hat ein Haus mit Swimmingpool, einen roten BMW vor der Türe und Silikonpäckchen unter der Haut, wo Muskeln sein sollten. Die Agentur weiß alles über ihre Kunden. Die Betty ist eine Rumänin, dunkelhaarig, braun gebrannt vom Solarium, mit einer scharf gebogenen Nase und riesengroßen braunen Augen und langen Wimpern, mit denen sie kräftig geklimpert hat. Sie hat Englisch gesprochen, perfekt und rasend schnell, und mir gleich erzählt, dass es ein wunderbarer Job war und ein sehr netter Kunde. Also hast du auch deinen Spaß gehabt? Natürlich, im Leben muss man Spaß haben, Spaß und Geld. Und was kommt bei dir zuerst, der Spaß oder das Geld? Na, beides. Was nützt dir das Geld, wenn du keinen Spaß hast? Und wie kannst du Spaß haben, wenn du kein Geld hast? Sie hat mich gefragt, ob ich Österreicher bin. Ja, Wiener. Und du? Na, ich bin aus Rumänien. Ja, ich weiß, die Chefin sagt, alle Rumäninnen sind schlecht. Aber sie wird schon sehen. Das war mein erster Job bei dieser Agentur. Ich habe gerade erst gewechselt. Ja, alle Mädchen wollen jetzt zu Belvedere kommen. Sie hat mir erzählt, dass sie 25 ist und von Beruf Volksschullehrerin. Ich bin nicht dumm, ich war Lehrerin. Ja, aber was kannst du machen als Volksschullehrerin in Rumänien? Ein Monatslohn von 50 Euro, kannst du dir das vorstellen? 50 Euro, na, hier ist es besser. Und bei diesem Job habe ich Spaß. Wie sie hergekommen ist, habe ich wissen wollen. Okay, let me tell you my story. Ich war in einer Bar in Rumänien und, naja, ich falle immer auf, ich bin eben so. Ich trinke, ich lache, ich tanze auf dem Tisch. Und da ist ein Mann, der fragt mich, was ich so mache und wie viel ich verdiene. Und ich sage es ihm und er lacht und sagt, na, das ist doch nichts. Er erzählt mir, wie viel man hier verdienen kann. Und da habe ich gedacht, na gut, ich versuche es. Und der hat mich hierher gebracht. Aber ich musste natürlich mit ihm 50-50 machen. Ach so, ja, na, deswegen frage ich. Naja, 3 Monate habe ich mit ihm 50-50 gemacht. Aber mein Chef von Harz Escort hat mir geholfen, von ihm davonzulaufen, hat mir eine Wohnung beschafft und so weiter. Und der hat noch mehr Mädchen gehabt? »Natürlich, aber ich war die Einzige, mit der er halbe-halbe gemacht hat. Den anderen hat er alles weggenommen, hat ihnen nur gegeben, was sie zum Essen brauchen, um Kleider zu kaufen, hat sie nicht alleine auf die Straße gehen lassen.« »Sie hat gute Kunden«, hat sie gesagt. »Immer?« »Na ja, nicht immer. Soll ich dir sagen, was mein Rekord ist?« Sie hat gelacht und mit den Augendeckeln geklimpert. 4 Stunden ficken ohne Pause, 4 Stunden.« 4 Stunden, Wahnsinn.« »Ja, mit Kokain und Pillen, weißt du, Kokain und Pillen für hier unten. Ein Verrückter. Ich habe 2 Tage nicht gehen können. Na, das war ein Wahnsinn.« »Also ich möchte das nicht. 4 Stunden lang einen Steifen, das muss doch höllisch wehtun.« »Und einmal habe ich noch seinen Job gehabt. 6 Stunden. Ich war mit einem anderen Mädchen und es waren 2 Männer. Und die auch, die haben getrunken und Koks genommen und nach 4 Stunden haben sie angefangen, alles zusammenzuschlagen. Da habe ich Angst gekriegt und bin gegangen.« Das andere Mädchen ist geblieben, ich weiß nicht warum, und ich bin 2 Stunden bei meinem Fahrer gesessen. Englisch hat Betty vom Fernsehen gelernt. In Rumänien werden alle Filme nur im Original mit Untertiteln gezeigt. In Polen haben sie diese gesprochenen Übersetzungen, die über den Originalton drüber gelegt werden. Drum sprechen die Rumäninnen besser Englisch als die Polinnen. Einen Boyfriend hat Betty auch gehabt. Erst hat sie 3 gehabt, hat sie gesagt, aber das wäre zu schwierig. Also hat sie sich für einen entschieden. »Er weiß, was ich mache. Ich bin ein schlimmes Mädchen, und er ist ein schlimmer Junge.« »Aha, und was macht er?« »Business.« Betty habe ich nur dieses eine Mal getroffen. Sie ist verschwunden, und niemand hat gewusst, wohin. Die Katja hat den nächsten Job bekommen, und ich bin in die Agentur gefahren, um sie abzuholen. »Na, hast du den Vertrag unterschrieben?« »Na, was soll ich machen?« »Hab ich unterschrieben.«